Andacht am 27.07.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Der einzig nötige Beweis. Gott ist gut. Vergesst das nie. Erinnert euch daran. Der Herr ist besser als alles, was wir uns je vorstellen können. Leben ist gut, wenn wir lernen, nach den Prinzipien Gottes zu leben. Wir beginnen mit einem Lied, ein kraftvolles Lied, das einer meiner Freunde geschrieben hat. Für mich ist es eins der kraftvollsten Lieder überhaupt. Der Komponist war sehr nah mit Debbie und mir zusammen, als wir gemeinsam im Dienst in England waren. Er ist ein Mann Gottes. Lass den Heiligen Geist zu dir reden. Evidence von Josh Baldwin. Meine ganze Geschichte hindurch hat deine Treue mich begleitet. Die Winterstürme machten dem Frühling Platz. Zu jeder Jahreszeit, wo ich auch stehe, gilt: Ich sehe den Beweis deiner Güte in meinem ganzen Leben, mein ganzes Leben lang. Ich sehe, wie deine Prophetien sich erfüllen in meinem ganzen Leben, mein ganzes Leben lang. Hilf mir, mich zu erinnern, wenn ich mich schwach fühle, dass Angst kommen kann, aber wieder gehen wird. Du führst mein Leben zum Sieg, du bist meine Kraft, das wirst du immer sein. Ich sehe den Beweis deiner Güte in meinem ganzen Leben, mein ganzes Leben lang. Ich sehe, wie deine Prophetien sich erfüllen in meinem ganzen Leben, mein ganzes Leben lang. Ich sehe auf das Kreuz, das leere Grab, der Beweis ist unendlich. All meine Sünde ist weggerollt durch dich, Jesus. Ich sehe den Beweis deiner Güte in meinem ganzen Leben, mein ganzes Leben lang. Ich sehe, wie deine Prophetien sich erfüllen in meinem ganzen Leben, mein ganzes Leben lang. Leute, denkt darüber nach. Gott ist immer gut. Warum erleben das so wenige Christen? Heute, als ich aufwachte, begann der Herr sofort zu mir zu reden. Reinhard, du musst mehr im Unsichtbaren als im Sichtbaren leben. Geh zurück zu dem, wo du schon warst. Ich merkte, wie leicht es ist, mit der Welt verbunden zu sein. Es ist so einfach, ins Sichtbare abzuschweifen. Was unsere natürlichen Augen sehen und was wir fühlen, wird schnell normal für uns. Wir müssen mehr in der unsichtbaren Welt leben. Ich denke, das betrifft mein Leben. Ich sagte erst kürzlich zu Debbie: Ich glaube, ich lebe nicht ganz in dem, wo ich sein sollte. Die ganzen letzten Wochen lang fühlte sich das so an. Und dabei bin ich ja nicht weg von Gott. Ich habe mich ja nicht abgewendet von ihm. Es ist nur die aggressive Wirklichkeit, die sich so sehr in die unsichtbare Welt hineindringt. Ich nenne es geistlich dick sein. Wir können geistlich so schnell weggezogen werden, dann sind wir geistlich dick. Ich sagte schon vor Jahren zu Gott: Herr, ich möchte nicht geistlich fett werden. Wenn ich bemerke, dass ich geistlich abdrifte, faste ich sofort. Fasten im neuen Bund hat ja nichts damit zu tun, Gott von irgendetwas zu überzeugen. Es geht nur darum, das Leben wieder mit Gott zu verbinden. Denn unser Leben schweift so schnell ab vom Geistlichen. Deshalb ist Routine im Christenleben so gefährlich. Ich sagte also zu Debbie, ich werde geistlich fett, nicht am Bauch. Ich spreche in Gleichnissen wie Jesus. Die Wahrheit ist, Wenn wir uns nicht entscheiden, einen bestimmten Lebensstil zu führen, in dem Intimität mit Jesus und Beziehung zur geistlichen Welt normal sind, leben wir ein normales christliches Leben wie alle. Wir denken auch lange noch, wir würden ein gutes Leben führen, aber wir erkennen Gottes Ziele nicht mehr. Gott begann dann, mit mir über die geistliche Welt zu reden. Ich kenne diese unsichtbare Welt gut. Doch die letzten paar Monate wurde ich ganz langsam und sanft mehr und mehr aus der geistlichen Welt in die natürliche Welt gezogen. Warum, das interessiert mich nicht. Doch das ist nicht das Leben, das ich leben will. Ich möchte am besten 24 Stunden am Tag nur in der geistlichen Welt leben. Der Herr sprach zu mir, und ich gebe euch jetzt einen wunderbaren Schlüssel. Schaut nie, nie, nie nach dem Grund. Wenn der Herr spricht, hört ihm einfach zu. Erlaubt eurem Herzen nicht, euch davon zu überzeugen, dass da nicht Gott spricht. Ich mache lieber einen Fehler, weil ich dachte, das sei der Heilige Geist gewesen und er weiß nicht, als nicht sofort auf den Heiligen Geist zu reagieren. Der Geist Gottes führte mich dann zu Hebräer 11. Das ist die perfekte Bibelstelle. Ich habe das noch nie in der Passion-Übersetzung gelesen. Heute früh nahm ich die Passion zur Hand. Vers 1. Der Glaube lässt unsere Hoffnungen wirklich werden und wird die Grundlage, die wir brauchen, um all das zu erhalten, wonach wir uns sehnen. Er ist der alleinige Beweis, der nötig ist, um zu beweisen, was noch nicht sichtbar ist. Wir alle leben in unseren Hoffnungen. Mein Freund in Amerika, der zu Jesus gegangen ist, für ihn ist das sehr gut. Für seine Frau und die Kinder ist es leider so. Als wir dort waren, sagte Debbie zu mir: Hier ist so viel Hoffnung auf eine Heilung, aber kein Glaube. Die Hoffnung bewirkt kein Wunder. Es geht immer darum, Glauben für ein Wunder zu entwickeln. Viele Christen denken, ihre Hoffnung sei Glaube. Diese Menschen sagen: Ich bin so voller Hoffnung, ich glaube. Nein, nein, nein. Das ist kein Prozess, der automatisch abläuft. Wenn man etwas hofft, erwartet man es wirklich. Aber man muss mit Gottes Herz verbunden sein. Denn in deinem Herz kann etwas sein, was Gott gar nicht möchte. Oder du wünschst dir etwas, was Gott nicht gut findet für dich. Zum Beispiel die Hoffnung, im Wohlstand zu leben. Es gibt so viele Menschen, die reich sind, aber ich möchte niemals mit ihnen tauschen. In vielen unterschiedlichen Ländern der Erde sind viele Christen richtig reich. Ich erinnere mich, ich war noch sehr jung, 23 Jahre alt und reiste um die Welt. Ich übernachtete bei einem Multimillionär in einem riesigen Haus. Ich saß bei ihm und unterhielt mich mit ihm. Das ist kein Urteil. Ich dachte einfach bei mir: Kann das alles sein, dieses Materielle? Gott möchte, dass du wohlhabend bist, aber immer so, wie er es gedacht hat. Die Bibel spricht über das Reichsein. Es können also viele Hoffnungen in deinem Herzen sein. Das ist gut so. Hoffnungslosigkeit ist schrecklich. Gott möchte, dass wir Hoffnung haben. Aber die Hoffnung allein vollbringt keine Wunder. Nur wenn unser Glaube die Hoffnung wirklich werden lässt, geschieht das Wunder. Wenn jemand 15 Jahre lang hofft und es erfüllt sich nicht, da wird das Herz so schwer. Sprüche sagt: Verzögerte Hoffnung macht das Herz krank. Das kann die Hoffnung auf eine Schwangerschaft sein oder man hofft, dass die Familie errettet wird. Es kann das Warten auf ein Heilungswunder sein oder auf einen Lebenspartner. Gott möchte, dass du das alles hast. Gott sehnt sich danach, dass du das alles hast, auch deine finanzielle Versorgung. Gott sagt, Gott möchte nicht, dass man sich ständig sorgen muss um Nahrung, Kleidung und so fort. Das ist es nicht wert. Wie mache ich das? Ich gebe viel weiter. Ich verspreche vielen Menschen, sie monatlich zu unterstützen. Deshalb muss viel Geld durch meine Hände gehen. Gott möchte, dass du ein sorgenfreies Leben führst. Gott möchte, dass du Beziehungen hast. Gott möchte, dass du gesund bist. Gott möchte, dass du gesunde Beziehungen hast. Niemand hier muss beten, dass Gott ihm einen Partner gibt. Gott ist der Erfinder der Ehe. Wenn Gott möchte, dass du in einer guten Beziehung lebst, hoffst du auf das Richtige. Du erhoffst, was Gott möchte. Aber wenn du nicht lernst, richtig mit dieser Hoffnung umzugehen, bekommst du Probleme. Denn unser Herz wird uns immer dahin führen, das zu leben, was wir erhoffen. Wenn wir mit unseren Hoffnungen nicht richtig umgehen oder das Falsche erwarten, laufen wir in die falsche Richtung und leiden womöglich jahrelang. Manchmal werden unsere Hoffnungen auch nicht erfüllt, weil wir das Falsche befürchten. Es wird geschehen, was unser Herz glaubt. Der Glaube lässt unsere Hoffnungen wirklich werden. Die Hoffnung ist der Traum in unserem Herzen, die Sehnsucht. Biblischer Glaube, nicht das, was wir oft für Glauben halten, ist etwas anderes. Glaube ist keine Hoffnung. Vielmehr müssen wir den Glauben zu unserer Hoffnung hinzufügen. Und dann wird die Hoffnung zur Wirklichkeit. Das ist sehr wichtig. Und auch das ist sehr wichtig. Bevor es sichtbar wird, muss es in deinem Herzen sichtbar sein. Der Glaube lässt deine Hoffnungen wirklich werden. Schaut, wie funktioniert Errettung? Glaube in deinem Herzen und bekenne mit deinem Mund. Und dann bist du errettet. Glauben ist keine Technik, sondern die Überzeugung in deinem Herzen. Das musst du begreifen. Wenn es eine Wirklichkeit in deinem Herzen ist, wird es auch im natürlichen Leben sichtbar sein. Die Christen wollen es immer erst im natürlichen sehen und dann glauben. Das funktioniert nicht. Halte einen Wunsch in deinem Herzen nicht für Glauben, aber dein Wunsch kann sich mit dem Glauben im Herzen verbinden und wird dann wirklich. Ich sehe gerade eine Person, die im linken Ohr einen piepsenden Dauerton hat. Lege deine Hand aufs Ohr und erlaube dem Heiligen Geist, dich zu heilen. Heiliger Geist, danke dafür, wie sehr du mich liebst und dass du möchtest, dass es allen Menschen gut geht. Die geistliche Schwäche muss jetzt aus diesem Ohr weichen, der Ton muss aufhören, ich befehle dem linken Ohr, vollkommen normal zu sein, kein Schmerz mehr, sei geheilt. Du kannst dich nach allem sehnen, aber ohne Glauben hast du keine Grundlage. Das endet dann in Enttäuschung. Du hast gehofft und gehofft, aber es wurde nicht real. Das sind dann die Leute, die sich beschweren. Ich habe jahrelang auf das Wunder gehofft, aber Gott hat meine Hoffnung nicht erfüllt. Daraus folgen Enttäuschung und Verzweiflung. Das Herz verschließt sich. Oder die Person hat gelernt, ein starker Mensch zu werden, jemand, der die Dinge geschehen lässt. Das fordert dir große Opfer ab für alles. Denn du machst das, wofür du gehofft hast, selbst zur Wirklichkeit. Dann tut es nicht Gott, sondern du. Zu einem wirklich hohen Preis. Denk an Abraham. Er wünschte sich den Sohn, der ihm versprochen war. Er bekam seinen Sohn. Er ließ es aus eigener Kraft geschehen. Was geschah? Jetzt, Tausende Jahre später leiden die Juden im Natürlichen und im Geistlichen. Galater 4 beschreibt das sehr gut. Die Nachfolger von Ismael sind die Gründer der islamischen Welt. Im Natürlichen ist Isaak der Ursprung von Israel. Aber es ist egal, wie sehr die Juden versuchen, Israel wirklich werden zu lassen. Im Geistlichen sind die Nachfolger von Isaak die Menschen, die im vollbrachten Werk des Kreuzes leben, die den Tod und die Auferstehung Jesu für sich angenommen haben. Die Nachfolger von Ismael sind im Geistlichen die Menschen, die in der Religion leben und mit ihrem Handeln versuchen, etwas von Gott zu bekommen. Wer seine Prophetie aus eigener Kraft in Erfüllung bringen möchte, das kostet solch einen hohen Preis. Das Christenleben ist ein Leben aus Glauben. Ich sagte in Europa kürzlich etwas, es ging um Brasilien Kids Care und um die Korruption in Brasilien und um Finanzen. Ich sagte, das große Problem bei Brasilien Kids Care sind nicht die Bürokratie oder die Finanzen, sondern der Unglaube der Menschen, die für Brasilien Kids Care arbeiten. Da ist so viel Unglaube unter meinen Mitarbeitern. Brasilien Kids Care ist keine natürliche Organisation. Und wir sind keine natürlichen Menschen. Wir leben übernatürlich in einer übernatürlichen Welt. Die einzige Grundlage, die richtig ist, ist die übernatürliche Welt. Schaut, wie es in der Passion steht. Ich liebe das. Der Glaube ist der alleinige Beweis, der nötig ist, um zu beweisen, was noch nicht sichtbar ist. Ich mag das Wort alleinig. Meine Freunde, ich sage jetzt etwas, von dem ich hoffe, dass es eure Herzen durchdringt. Es ist für uns alle dran, in einer Welt zu leben, die nicht sichtbar ist. Wir müssen dahin kommen, damit wir keinen natürlichen Beweis mehr brauchen. Alles, was wir für ihn oder in ihm leben, wollen wir parallel im Natürlichen haben. Die Bibel sagt aber, in ihm ist alles da. Wir wollen finanziell vorwärts kommen und tätigen einen guten Abschluss und denken auch noch, das sei im Glauben geschehen. Du hast nicht mal geglaubt, du hast es selbst gemacht. Wir wurden in der christlichen Welt so erzogen und trainiert, dass wir die Dinge sehen. Wenn wir die Gegenwart Gottes spüren, sind wir begeistert. Aber er war doch nur da, wie er immer da ist. Ob du durch dein Haus gehst oder durch den dunkelsten Ort der Welt, er ist da. Aber wir wurden dazu erzogen, unseren Beweis im Sichtbaren zu suchen. Wenn die Symptome gehen, sind wir begeistert. Wow, Gott heilt mich! Doch der biblische Weg ist, ich brauche kein Gefühl, ich brauche keine Veränderung im Körper, ich habe den Beweis, dass ich in seinen Striemen geheilt bin. Der Beweis ist der Glaube in meinem Herzen. Wir haben nicht gelernt, die Dinge wirklich im Glauben zu ergreifen. Das ist so traurig. Es gibt viele Menschen, die im Spiritismus leben, auch im Satanismus. Sie sehen die Geisterwelt. Sie kennen die geistliche Welt besser als die meisten Christen. Die wahren Satanisten agieren in der geistlichen Welt. Sie reisen in der Nacht durch die Welt und schauen, wo sie Unheil anrichten können. Das ist wahr. Ich habe das von einem Satanisten gehört, der in den USA bekannt war. Solche Menschen sind in der geistlichen Welt zu Hause. Und wir Christen sind nur zu Hause in der sichtbaren Welt. Wir suchen immer nach dem Beweis, der sichtbar ist. Aber hier steht in der Bibel, der alleinige Beweis ist unsichtbar. Wir wollen einen sichtbaren Beweis, dass das, was wir glauben, wahr ist. Das stimmt nicht. Wir müssen im Herzen sicher wissen, dass es wahr ist. Die Menschen fragen, wie weißt du, dass du das Wunder empfangen hast? Viele erwarten, dass es sofort sichtbar wird. Du sagst, meine Hand bewegt sich nicht, aber ich weiß es im Herzen. Ich sehe Handgelenke, die verletzt sind und sich nicht bewegen lassen, vielleicht nach einem Unfall. Bewege deine Hände, nimm es im Glauben an, danke Jesus. Wer jetzt geheilt wurde, schreibe es in die Kommentare. Hier wurden Menschen geheilt, danke. Wir geben Jesus die Ehre. Schaut, es sind jetzt 6 Leute, die geheilt wurden durch den Heiligen Geist. Und dabei habe ich nur ein Beispiel genannt. So funktioniert das Christsein nicht. Du hast nur einen Beweis und das ist dein Glaube. Das bedeutet, dass du lernst, im Glauben zu gehen. Du kannst das Unsichtbare nie beweisen. Ich kann die unsichtbare Welt nur durch meinen Glauben sichtbar werden lassen. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass einige Menschen an ihren Handgelenken geheilt werden. Wenn ihr lernt, mit wahrem Glauben im Herzen zu leben, werdet ihr mit dem dauerhaften Beweis leben, dass Gottes Kraft wirksam ist in euch. Da gibt es Christen, die bitten, Gott, öffne mir die Türen. Gott sagte zu mir, Reinhard, bitte lebe kein Leben, wo du ständig darauf wartest, dass ich dir die Türen öffne. Wir warten viel zu viel darauf, dass Gott uns irgendwelche Türen aufmacht. Gott sagte, Reinhard, warte nicht auf offene Türen. Schau auf das, was in deinem Herzen ist und mit meinem Herz übereinstimmt. Dann geh auf die geschlossene Tür zu. Und wenn du dort bist, wirst du durchgehen. So ist es. Denn ich habe den Beweis in meinem Herzen, im Unsichtbaren. Das ist mein Glaube im Herzen. Welch ein Lebensstil! Der Glaube in meinem Herzen. Ein Mann stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Die anderen blieben im Boot. Was war der Beweis dafür, dass er vom Wasser getragen würde? Keiner, außer dem Glauben. Als er im Glauben aus dem Boot stieg, hatte er den Beweis auch auf dem Wasser. Aber zunächst war der Beweis nur unsichtbar. Wie lebst du dein Leben? Wartest du täglich auf deine natürlichen Beweise, dass wahr ist, was du hoffst? Oder lebst du ein Leben, in dem du sagst, ich habe den Beweis im Herzen? Ich sagte zu den Studenten der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, ab nächster Woche beginnt die Einschreibungsfrist für die IPS. Ich sagte, wir wurden so programmiert, auf die Impulse des Natürlichen zu reagieren, auf unsere Gefühle, dass wir verlernt haben, auf die Impulse in unserem Herzen zu reagieren. Was würde geschehen, wenn wir genauso schnell auf die Impulse der unsichtbaren Welt reagieren würden, wie auf die spürbaren und sichtbaren Impulse? Wir spüren Hunger und holen uns etwas zu essen. Und dabei können wir viel länger ohne Essen leben, als wir denken. Schlaue Leute haben schlaue Marketingstrategien eingeführt. Sie bringen uns dazu, von natürlichen Bedürfnissen stimuliert zu werden. Deshalb wollen wir vieles, was wir gar nicht brauchen. Das ist unser Lebensstil. Unsere natürlichen Sinne werden angesprochen und wir reagieren. Aber die geistliche Welt ist unsichtbar. Reinhard, ich möchte das Unsichtbare glauben. Wenn ich einen Beweis habe, dass das Unsichtbare wirklich ist, glaube ich. Ich kann dir nur sagen, die unsichtbare Welt ist wahr. Ich war oft genug dort. Leute, die nicht im Glauben dort hineingehen, werden sie nicht erleben. Im Jahr 1978, als wir bei den Erweckungsveranstaltungen und Gemeindegründungen in Österreich waren, kam ein Erweckungsprediger nach Österreich. Er war zuvor viel in Finnland. Er wohnte bei uns und predigte dann bei einer Veranstaltung. In der Versammlung war eine Frau mit einem gebrochenen Arm. Sie sagte: Wenn ich das Wunder in real sehe, glaube ich. Der Mann betete für sie und sie wurde geheilt. Aber sie gab weder ihr Leben Jesus, noch bekehrte sie sich. So ist das. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott immer bei seinem Volk war, als Wolke bei Tag, als Feuer nachts. Er war immer um Israel herum. Das Volk erlebte 40 Jahre Versorgung. Sie hatten keine kaputten Schuhe und keine zerrissenen Kleidung. Das wäre traumhaft, ich müsste nie mehr Schuhe kaufen gehen. Haben die Israeliten Gott deshalb geglaubt? Nein, sie gingen nicht ins gelobte Land. Die Wahrheit ist, wenn du neben deinem Glauben noch einen Beweis brauchst, glaubst du nicht. Ich bin so froh, dass Gott das in seinem Wort sagt und nicht ich. Der ganze Beweis für das Unsichtbare ist dein Glaube. Was ist die Folgerung? Wenn du einen anderen Beweis brauchst, glaubst du nicht. Das ist hart. Wenn deine Symptome weg sind und du glaubst, dass du geheilt wurdest, das ist kein Glaube. Wenn du die Liebe Gottes fühlen willst, glaubst du nicht. Ist es gut, die Liebe Gottes zu spüren? Sicher, aber erst musst du glauben, dass Gott gut ist. Wenn du einmal darin lebst, wirst du es spüren. Aber fühlen ohne Glauben ist kein Glaube. Wenn du dir nicht mehr wünschst, dass sich deine Umstände ändern, wenn du dein Leben einfach so genießt, wie es ist, wenn du weißt, die Gegenwart Gottes ist wahr, die Auferstehung Jesus ist wahr, das vollbrachte Werk des Kreuzes ist Realität, wenn du dir sicher bist, dass du den Sieg hast, wenn du dich mit Jesus in Intimität verbindest, dann hast du Sieg, Frieden, Versorgung, Freude, Ruhe. Dann quält dich nicht mehr die Sorge wegen deiner Finanzen. Ein bisschen Wohlergehen ist viel zu wenig für das, was Gott für dich geplant hat. Jesus spricht vom geschüttelten, gerüttelten, überfließenden Maß. Du kannst immer und überall großzügig sein. Was ich von Gott gehört habe und immer wieder höre, ist: Reinhard, ich möchte, dass du immer und überall großzügig bist. Biblischer Wohlstand ist, wenn du mehr gibst, als du hast. Großzügigkeit in jeder Situation. Was wollen wir? Wir wollen erst viel Geld haben und dann davon etwas abgeben. Und auch das ist Hoffnung ohne Glauben. Ich werde eines Tages im Wohlstand leben. Vor 30 Jahren, ich stand vor meiner Gemeinde, sagte ich: Ich habe mich entschieden, die großzügigste Person auf der Welt zu sein. Ich wusste manchmal nicht, was ich meinen Kindern zum Frühstück geben sollte. Was geschah? Ich hatte den Beweis im Herzen. Ich brauchte keinen Beweis im Geldbeutel oder Gefrierschrank. Ich hatte nur diesen Beweis, den Glauben in meinem Herzen. Das ist das Verrückte. Wir leben einen Lebensstil, in dem wir viel mehr ausgeben, als wir brauchen. Wir haben nicht den Beweis in unseren Herzen. Leute, lasst uns das zu unserem Lebensstil machen. Tut alles, was ihr könnt, um diesen Lebensstil anzunehmen. Lest die Bibel, studiert sie, bittet den Heiligen Geist um Weisheit. Verschließt euer Herz vor geistlichem Müll, der euren Glauben kaputt macht. Schaut nicht auf das Sichtbare, lasst euch nicht von anderen und ihren Worten verunsichern. Ich habe diesen Beweis im Herzen. Ich glaube. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Dann wird das Unsichtbare viel wahrer als das Sichtbare. Das ist das richtige, wahre Leben. Wenn wir ein Leben im Glauben führen, werden all unsere Hoffnungen sich erfüllen. Danke fürs Zuhören.